Es war einmal ein Müller. Der hatte drei Söhne. Alle drei halfen ihm fleißig beim Mahlen. Als nun der Müller starb, hinterließ er dem Ältesten die Mühle, dem Zweiten den Esel, aber dem Dritten nichts als den Kater. Da wurde der jüngste Sohn traurig und sprach zu sich selbst: Warum habe ich nicht die Mühle oder den Esel bekommen? Damit kann man wohl sein Brot verdienen. Aber ein Kater, was nützt mir ein struppiger Kater? Also ich weiß es wirklich nicht. So klagte der Jüngste. Der Kater aber, der alles gehört hatte, sprang unterm Ofen hervor, strich sich den Schnurrbart glatt und sagte: Miau. Was willst du, Kater? Seid ruhig, Herr. Ich will euch helfen. Ach du, was könntest du schon? Miau. Gebt mir nur einen Sack und ein paar Stiefel. Was, ein paar Stiefel? Du bist wohl nicht ganz gescheit. Miau, bei meinem Bart lacht nicht. Tut lieber, was ich sage. Ihr werdet schon sehen, dass euch kein schlechtes Erbe zugefallen ist. Du machst mich neugierig, Kater. Hör zu. Kennt ihr den König? Hey, du willst ihm doch nicht etwa Mäuse fangen? Nein, Herr. Was sonst? Kaninchen und Fasanen. Kaninchen und Fasanen? Des Königs Leib- und Magenspeise. Na und? Die isst er doch alle Tage. Nein, eben nicht, Miau. Also was nein und was miau? Die Jäger des Königs, Herr, sind dumm wie Bodensturm. Was du nicht sagst. Und faul und ungeschickt. Was gilt die Wette, Herr? Wenn ich dem König Tag für Tag in eurem Namen, versteht ihr, Kaninchen und Fasanen bringe, dann werdet ihr am königlichen Hof... Nun was? Bestimmt ein Grab. Jawohl, und du, ein königlicher Mäusefänger. Ihr werdet schon sehen, Herr. Na gut, warum denn nicht? Hier! Hier ist dein Sack. Miau. Und hier! Hier sind die Stiefel. Ich trug sie als Junge. Zieh sie an. So. Siehst du, sie passen dir. Und nun? Ich halte mein Wort. Adieu, Miau. Nur zu, nur zu, Herr königlicher Kammerjäger. Ja, ja, so geht's. Der Müllerssohn glaubte nicht recht an die Worte des Katers. Der aber fing auf den Feldern eine Menge Fasanen, steckte sie in den Sack, lief zum Schloss, ließ sich beim König und der Prinzessin melden und sprach zu ihnen: Miau, mein allergnädigster König. Nein, seht doch nur, Vater. Edle Prinzessin. Ein gestiefelter Kater. Still doch. Herr Kater, was bringt ihr mir? Fasanen, Majestät. Fasanen? Ei, Vater, eure Lieblingsspeise. Von meinem Herrn, Majestät, dem Grafen von Carabas. Wahrhaftig, Fasanen. Und mehr als ein Dutzend. Sagt eurem Herrn, dass wir ihm danken. Und ihn zu sehen wünschen. Ja, gewiss auch das. Och, diese Fasanen. Heute Nachmittag, Kater. Nein, diese Fasanen. Am Fluss, wenn wir spazieren fahren. Miau, von Herzen gern, Prinzessin. Ich fliege schon, ich eile. Und wirklich, der Kater war in seinem Leben nie schneller gelaufen. Atemlos kam er zu seinem Herrn, dem Müllerssohn, und sprach zu ihm: Miau, nun Herr, da bin ich wieder. Tatsächlich, der Kater. Habe ich mein Wort gehalten? Warst du beim König? Miau. Und auch bei der Prinzessin. Das schwindelst du. Bei meinem Schnurrbart, Herr. Es ist die reine Wahrheit. Und die Prinzessin? Ist die schönste Prinzessin der Welt. Das weiß ich. Und weiter? Sie will euch danken. Wofür? Für die Fasanen. Also das glaubst du selber nicht. Herr, ihr beleidigt mich. Aber mein Guter, so war das ja nicht gemeint. Das will ich hoffen, Miau. Und wenn ihr meinem Rate folgt, ist euer Glück gemacht? Mein Glück? Miau. Na schön, was schlägst du vor? Kommt mit. Wohin? Zum Fluss. Zum Fluss? Ich denke, du bist wasserscheu, mein Lieber. Beeilt euch, Herr. Ich will euch alles erklären. Na gut, ich komme. Miau. Weiß der Himmel, was das alles bedeuten soll. Miau, miau. Verlasst euch nur auf mich. Mit diesen Worten gingen die beiden hinaus, wandten sich talwärts zum Fluss und rasteten an dessen Ufer. Da es aber Sommer war und die Sonne auf sie herniederbrannte, überredete der Kater seinen Herrn, nachmittags im Flusse zu baden, versteckte dabei dessen Kleider, hielt nach der Staatskarosse Ausschau und rief, als die Kutsche des Königs herankam: Hilfe! Hilfe! Halt, Kutscher, halt! Hilfe! Hilfe! Gottes Willen, das ist ja der Kater! Ach, rette den Grafen! Was ist denn geschehen? Mein armer Herr, mein armer Herr! Ja, so redet doch! Der Graf von Carabas ertrinkt! Ertrinkt? Oh Gott! Schnell, Kutscher! Rettet den Grafen! Ja, rettet doch, rettet ihn schnell! Seht, Vater! Der Kutscher springt in den Fluss! Er taucht! Er packt ihn! Er hat ihn gerettet! Ja, Vater! Ja! Er hat ihn gerettet! Miau, miau, miau!